Solidarischer Handel ist immer mehr als nur eine bessere Form von ökonomischen Beziehungen. Er hat gleichzeitig die gesellschaftlichen Verhältnisse im Blick und ist eingebettet in politische Projekte und Bewegungen. Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum MyKäfer-Podcast, dem linken Podcast-Projekt aus Oldenburg. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf unser Lebensalltag hält nach einem Jahr immer noch an. Diesen Monat geht es bei uns um Ökonomie und Beziehungen im solidarischen Handel. Dazu haben wir heute drei Aktive des Infoladen Roter Strumpf zu Gast. Der Infoladen ist eine selbstverwaltete Struktur im lokalen autonomen Zentrum Alhambra, die neben Zeitschriften und Büchern aus Produkten wie Tee, Kaffee und Schokolade aus solidarischen Handel mit emanzipatorischen Projekten aus vielen Regionen der Welt bezieht und verkauft. Wir wollen über die Bedeutung des solidarischen Handels Beziehungen zwischen den KonsumentInnen hier und den ProduzentInnen sprechen, über die Schwierigkeiten von solidarischen Handeln im Kapitalismus und über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Fairtrade reden. Herzlich willkommen im MyKäfer-Podcast. Könnt ihr zur Eröffnung den Zuhörerinnen des Infoladen erklären, was macht ihr? Hallo, genau, von uns vom Infoladen. Wir sind, wie ihr schon gehört habt, ein Ort, an dem ihr Informationen bekommt, also in verschiedensten Formen, heißt in Büchern, in Form von Zeitschriften, über ja, verschiedenste Themen, die aus dem linken Spektrum kommen, die sich mit emanzipatorischen Projekten, Ideen, Theorien beschäftigen. Aber eben halt auch, dass wir Produkte vor Ort haben, die ihr käuflich erwerben könnt. Und ja, darüber hinaus dann auch Infomaterialien zu aktuellen Ereignissen, Veranstaltungen, die stattfinden. Auch wenn ja derzeit jetzt nicht unbedingt Live-Veranstaltungen stattfinden, gibt es ja immer noch auch politische Kämpfe, die ihre Informationen auch streuen möchten. Und der Infoladen ist eben ein Ort dafür, diese Infos eben weiterzugeben. Also wir haben einmal in der Woche geöffnet. Das ist donnerstags von 18 bis 21 Uhr. Da könnt ihr kommen und zum Beispiel Bücher ausleihen oder eben auch Sachen aus solidarischem Handel kaufen. Darüber hinaus machen wir auch gelegentlich Veranstaltungen oder Filme. Ja, zum Beispiel auch über die Zapatistas oder ja, Veranstaltungen für Themen, die uns politisch wichtig sind, wobei wir schon einen gewissen Schwerpunkt in den Beziehungen zum globalen Süden haben. Das erklärt sich auch aus unserer Geschichte. Genau, die letzte Veranstaltung, die wir zum Beispiel organisiert haben, war dann Filmvorführung über oder den Film Der Coiffeur aus der Kolbstraße, der ja, sich mit dem Nagelbombenanschlag in Köln in der Kolbstraße beschäftigt. Sie sagt, dass sie jeden Donnerstag von 18 bis 21 Uhr geöffnet hat. In Alhambra sind ja auch wie in den meisten Veranstaltungsorten ist im Moment alles abgesagt und nichts findet statt. Habt ihr derzeit geöffnet unter Corona-Bedingungen? Also wir haben geöffnet, weil wir auch Lebensmittel verkaufen. Aber es ist so, dass es bei uns auch die Möglichkeit gibt, Dinge durch das Fenster zu erwerben. Das sehen wir auch recht gerne, wenn die Menschen am Fenster klopfen und wir können dann die Sachen rausgeben. Wer aber gerne reinkommen möchte, das ist unter der Einhaltung der üblichen Sicherheitsbedingungen Sachen auch möglich. Darüber hinaus haben wir halt während der Pandemie auch einen Lieferservice angeboten. Was mich noch interessiert, könnt ihr uns kurz erklären, wie ihr zu dem Namen Roten Strumpf überhaupt gekommen seid? Ja, der Name Roter Strumpf bezieht sich auf eine alte Arbeitersiedlung, die hier gegenüber vom Alhambra war. Das heißt, der Laden hat sich so eigentlich formiert 2009. Vorher gab es den Dritte Weltladen in der Auguststraße, der wurde aufgelöst. Parallel dazu wurde der Infoladen hier ausgebaut und dann wurden die beiden Läden zusammengeführt. Und zu der Zeit hat der Laden diesen Namen bekommen. Und wie gesagt, diese Arbeitersiedlung gegenüber vom Alhambra hieß Roter Strumpf. Warum genau, weiß ich nicht, aber hier in Osnabrück gibt es mehrere alte Arbeitersiedlungen, halt, so, die halt irgendwie jeweils ihren eigenen Namen haben. Zum Beispiel Kamerun, da ist klar, bezieht sich auf... oder steht im kolonialen Kontext der Name und da ist auch nicht ganz gesichert, wer den dieser Siedlung den Namen gegeben hat, ob es halt die Arbeiterinnen selber waren oder ob es halt von bürgerlicher Seite war, wie das zu werten ist, aber wo der Name Roter Strumpf konkret herkommt, Kann ich jetzt nicht sagen. Ich danke euch für die Einführung. Für alle, die den Infoladen noch nicht kennen, aber mit der langen Tradition gehe ich davon aus, dass viele unserer Zuhörer dann den Infoladen auch bereits kennen. Deswegen denke ich, steigen wir jetzt ein in unser Thema, das wir heute besprechen wollen, den solidarischen Handel. In den meisten Supermärkten kann man ja Produkte wie Tee, Kaffee und Schokolade ebenso aus fairem Handel kaufen. Viele eurer Produkte findet man dort aber nicht. Was ist denn solidarischer Handel, beziehungsweise was zeichnet eurer Meinung nach solidarisches Handeln aus? Also für solidarischen Handel gibt es jetzt keine formale Definition, also nicht klar abgrenzt. Dieses und jenes ist erfüllt, also ist es solidarischer Handel. Es geht letztendlich um Handlungsweisen, die sich daran an den Bedürfnissen der beteiligten AkteurInnen orientieren und in denen eben nicht die Kapitalverwertung im Vordergrund steht. Das heißt, Institution ist nicht der richtige Begriff, Zusammenschlüsse, die sich dem solidarischen Handel verschreiben, stellen eben die Bedürfnisse der beteiligten AkteurInnen in den Vordergrund, halt gegenüber der Kapitalverwertung, die ansonsten in klassischen Handelsbeziehungen die treibende Größe ist. Eckpfeiler für solidarisches Handeln sind sowas wie langfristige und direkte Beziehungen, dass die aufgebaut werden zwischen den beteiligten Parteien. Und rein ökonomisch gesprochen fließen da so Konzepte rein, wie dass Vorfinanzierungen ermöglicht werden, dass Abnahmegarantien ausgemacht werden oder auch Mindestpreise abgesprochen werden. Das sind letztendlich Ansätze, die eben sicherstellen sollen, dass die ProduzentInnen nicht auf ihren Produktionskosten sitzen bleiben. Und ein weiterer Punkt, der charakteristisch ist, ist eben diese direkte Handelsbeziehung. Diese direkte Handelsbeziehung ermöglicht es den Beteiligten, eben die Rahmenbedingungen des Ganzen gemeinsam festzulegen und die sich eben nicht verselbstständigt durch Marktdynamiken ergeben. Und man so eben auch halt einfach im Austausch darüber ist, was sind eigentlich Bedürfnisse und was sind auch einfach schlicht Notwendigkeiten, sei es halt auf Seiten der ProduzentInnen, aber auch Bedürfnisse beispielsweise von KonsumentInnenseite auch mit in Blick genommen. Das waren jetzt bisher recht, ökonomische Aspekte des Ganzen. Da hört es halt nicht auf. Also es hört nicht bei der Idee, wir wollen eine finanzielle Absicherung der ProduzentInnen erreichen, da hört es nicht auf. Was halt solidarischer Handel ist, er ist eingebunden in politische und soziale Bewegung. Das kann einmal oder findet einmal darüber statt, wer eigentlich HandelspartnerInnen sind. Dies findet zum Beispiel entlang dessen statt, wie sehen die Produktions- oder auch allgemeiner gesprochen die Arbeitsweisen aus und ob sie eben Teil von emanzipatorischen Strukturen und Projekten sind. Grundsätzlich zu eben dieser Idee, die ja denn da auch hintersteckt, wir sehen zu, dass Gelder, die ja ein Stück weit ohnehin fließen, also wir kaufen, also ganz viele Leute kaufen Kaffee, dass eben dieses Geld, was wir dafür aufwenden, ja eine ökonomische Basis dann eben für soziale Kämpfe sein kann, dadurch, dass eben dieses Geld an bestimmte Strukturen fließen und eben halt nicht beliebig über Kapitalmärkte verteilt werden, ist eben der Anspruch auch da, über diese reine Handelsbeziehung auch in einen politischen Austausch, einen explizit politischen Austausch zu kommen, heißt voneinander zu lernen, ein Bewusstsein füreinander zu schaffen. Was sind die Kämpfe eigentlich? Wie sind wir miteinander verbunden? Das fällt ja häufig auch so ein bisschen hinten über. Also weil wir ja gar nicht so einen direkten Bezug zueinander haben, sondern immer nur, da ist halt dieses Produkt. Und gerade bei uns, also wir konsumieren es, aber haben gar keinen direkten Bezug zu den Herstellungsbedingungen zum Beispiel vor Ort. Was mich noch interessieren würde, was für Produkte habt ihr denn so im Angebot? ja, vor allem haben wir Lebensmittel im Angebot und da zum Beispiel Kaffee und Tee aus Kooperativen in Chiapas, über zapatistische Kooperativen, die halt eingebunden sind in Selbstverwaltungsstrukturen vor Ort, also politische Selbstverwaltungsstrukturen, dort angebunden sind. Und ich glaube, da muss ich nochmal ganz kurz was erklären zum geschichtlichen Hintergrund. Also Chiapas ist eigentlich einer der ärmsten Regionen im Süden Mexikos und am 1. Januar 1994 gab es dort einen Aufstand. Das ist genau zu dem Zeitpunkt, als auch das nordamerikanische Freihandelsabkommen in Kraft getreten ist und richtete sich gegen die armen Verhältnisse dort in Chiapas. Ja, seit Jahrhunderten gibt es dort Großgrundbesitz und klare Ausbeutungsstrukturen und Aufstand richtet sich dagegen, gegen die Armut. Und kurz danach, ich glaube 1996, gab es sogar Verhandlungen mit den Regierungen, aber die folgenden Regierungen haben sich an nichts gehalten. Also was ist in Irenas dort, haben innerhalb dieses Aufstands und dieser Proteste halt Selbstverwaltungsstrukturen aufgebaut. Also unabhängig von der Regierung, in denen halt die Verwaltung und Regierung halt direkt gebunden ist an die Basis halt so und quasi imperatives Mandat haben und das umsetzen müssen, was die Basis sagt. Also direkt demokratisch halt. Und vergleichbar mit dem, was aktuell auch in Rojava, in Nord- und Ostsyrien passiert halt, ähnliche Strukturen. Und daran angebunden sind halt diese Kooperativen, die auf Kollektivproduktion basieren halt, wo halt kollektiv halt Kaffee und Tee angebaut wird. Und das, was wir halt anbieten halt von Café Libertad und Aroma Zapatista, die Gelder, die wir einnehmen, die gehen teilweise zurück in die politischen Strukturen dort und werden halt genutzt für einen Bau von Schulbildung und medizinischer Versorgung und so weiter. Also im Grunde genommen halt unterstützen wir mit dem Kaffee, den wir hier verkaufen, auch die politischen Projekte dort. Und das ist uns auch sehr wichtig. Kleine Nachfrage, welche Rolle spielen Café Libertad, hast du genannt, und Aroma Zapatista? Also ihr übernehmt den Verkauf, den Vertrieb und die beiden stellen den Handel her? Ja, genau. Also Aroma Zapatista und Café Libertad vertreiben das innerhalb Deutschlands und wir bekommen es von denen halt so, aber die haben den direkten Kontakt halt zu den Kooperativen, ohne Zwischenhändler. So, habt ihr noch weitere Beispiele? Aus eurem Sortiment, die diesen emanzipatorischen Charakter der Projekte und eurer Produkte deutlich machen? Ja, es gibt ein Beispiel aus Europa. Das ist eben der Tee aus Frankreich. Es gab 2012, wollte der Unilever-Konzern eine Fabrik in Südfrankreich in der Nähe von Marseille schließen. Und dazu muss man wissen, dass diese Fabrik bereits vorher von Le Havre nach Marseille umgezogen war und viele Arbeiterinnen waren mehr oder weniger gezwungen, da mitzuziehen. Und ja, wenige Jahre nach diesem Umzug nach Südfrankreich kam dann der Plan von Unilever, die Fabrik nach Polen zu legen. Und die Arbeiterinnen haben dann das Angebot bekommen, sie könnten auch wiederum mit nach Polen ziehen, für 500 Euro im Monat da arbeiten. Das war natürlich in keinster Weise attraktiv. Dann gab es viele Kämpfe, Demonstrationen, unter anderem eine Fabrikbesetzung. Die Fabrikbesetzung hat über 3 Jahre gedauert, genau gesagt 1336 Tage. Und es konnte erreicht werden, dass die Arbeiterinnen die Fabrik ja letztendlich bekommen haben. Der aktuelle Stand ist, dass dort 40 Arbeiter und Arbeiterinnen arbeiten, die Fabrik selbstverwaltet ist. Und ja, ich finde es toll, ein selbstverwaltetes Projekt in dieser Größenordnung zu haben. Und wir verkaufen eben diesen Tee und versuchen halt auch über die aktuellen Entwicklungen da zu informieren. Ihr habt ja schon die Bedeutung der Beziehung zwischen Produzenten und Konsumentinnen betont. Nur wenn wir jetzt auf die Rolle der Konsumentinnen hier schauen, muss man ja zunächst auch feststellen, dass die Produkte preislich oft um einiges teurer sind als das, was wir nebenan bei den Discountern kaufen können. Darüber denke ich, um das einordnen zu können, ist es ja auch wichtig, transparent zu machen, wie sich die Preise eigentlich zusammensetzen. Also es ist so, dass sich unsere Preise etwa auf dem Niveau des Bio-Einzelhandels bewegen und das trifft auch ungefähr die Sache, weil die meisten Produkte sind entweder zertifiziert Bio oder sie sind halt aus sehr naturnahem Anbau. Natürlich sind sie teurer als Produkte aus dem Discounter, das müssen sie auch, weil die Produzentinnen einfach mehr Geld bekommen. Darum geht es ja auch. Wir wissen, dass sich viele Menschen das nicht leisten können. Das sehen wir aber ein Problem der grundsätzlichen Einkommensverteilung in der Gesellschaft Und natürlich fordern wir als sofortige Forderung Erhöhung von Transferleistungen und Erhöhung der Löhne, gerade in unteren Gruppen. Ja, und natürlich insgesamt eine wirklich gerechte Einkommensverteilung, damit sich eben jede Person nicht nur fair oder solidarisch gehandelte Produkte leisten kann, sondern eben auch gesunde Lebensmittel bekommen kann. Also was bei dem Thema ja immer sehr spannend ist, wie arme Menschen grundsätzlich in Diskussionen mit eingeschlossen werden. Also einmal haben wir diesen Strang von, da haben wir jetzt die armen Menschen hier in Deutschland, die sich gewisse Produkte nicht leisten können. Häufig besteht da ja leider halt kein Interesse daran, die Situation dieser Menschen wirklich zu verändern, sondern sie halten halt als so eine Symbolik in gewisser Weise her, um letztendlich nicht grundsätzlich was ändern auch zu müssen. Und auf der anderen Seite halten oder in anderen Situationen halten eben gleiche arme Menschen als so ein Negativbeispiel eben her von, das sind Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten wollen ja auch, die sind daran irgendwie mit Schuld, dass es anderswo auf der Welt den Menschen nicht besser bezahlt wird. Und es ist so ein bisschen skurril, weil da tatsächlich zwei Gruppierungen, die innerhalb von einer kapitalistischen Produktionsweise einfach hintenüberfallen und wortwörtlich gelackmeiert sind, ja einfach so gegeneinander ausgespielt werden in der Argumentation. Und am Ende muss es darum gehen, einen Ansatz zu finden, wie ja bereits schon gesagt wurde, sodass es allen Leuten gut gehen kann. Heißt einmal, dass die ProduzentInnen vernünftig bezahlt werden oder halt von ihrer Arbeit gut leben können und gleichzeitig nicht einen, so ein starker Unterschied da ist oder überhaupt ein Unterschied da ist, wer kann sich gewisse Produkte überhaupt leisten. Genau, und ohnehin fragwürdig halt, oder nicht nur fragwürdig, sondern auch teilweise sehr ideologisch, wenn die Armutsverhältnisse, unterschiedlichen Armutsverhältnisse global gegeneinander diskutiert werden halt. Also es kommt ja auch gerade von rechts halt so auf, dass unterschiedliche Armutsverhältnisse gegeneinander diskutiert werden halt so. Und im Grunde genommen ist es, kann man eher sagen, halt Deutschland so als auch Exportweltmeister kann sich halt so auch die Armut in diesem Land oder die prekäre Arbeitsverhältnisse und schlechte Entlohnungen, stagnierende Löhne eigentlich auch nur leisten durch Überausbeutung in anderen Weltregionen, weil erst dadurch kann der soziale Friede hier gewahrt werden. Das ist jetzt ein bisschen platt halt so, aber zeigt, dass die Struktur halt so die global gegeben ist. Und das muss grundsätzlich hinterfragt werden. Ja, danke dafür. Ich finde es auch super, dass ihr bei dieser gesellschaftlichen Einbettung des Themas nochmal so in die Tiefe gegangen seid. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum klassischen Fairtrade-Handel eingehen. Und ich habe ja schon eingangs angesprochen, dass man ja auch im Supermarkt, im Discounter um die Ecke Produkte aus fairem Handel kaufen kann. Dazu ist Oldenburg seit 2019 sogenannte Fairtrade-Town. Eine lokale Initiative hier fördert den fairen Handel und nach deren Definition habe ich gelesen, der faire Handel hat das Ziel, Ausbeutung durch Hungerlöhne, gefährliche Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit durch menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung zu überwinden. Das klingt ja auch alles sehr gut. Wo sind denn nun die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zu der Form des solidarischen Handelns, wie ihr ihn fördert? Also konkret an der Fairtrade-Initiative haben wir die Kritik, dass da hier vor Ort auch Unternehmen bei sind, die nur einen ganz geringen Fairtrade-Anteil haben. Ansonsten gibt es natürlich auch Gemeinsamkeiten zwischen fairem Handel und solidarischem Handel. Also zum Beispiel wird Kaffee gemeinsam eingekauft. Wir haben auch einige Sachen von El Puente. El Puente kommt aus dem fairen Handel. Die sind nach dem World Fair Trade Label zertifiziert. Das ist ein Label, das die gesamte Produktionskette von den Produzenten über den Handel bis zu den Konsumentinnen umfasst. Es ist nicht so bekannt wie das Fairtrade-Zeichen, aber es entspricht eigentlich mehr unseren Vorstellungen. Weitere Gemeinsamkeit ist zum Beispiel, dass es Kooperativen gibt. Ich denke jetzt mal an die Frauenkooperative Abräume in Honduras, von der wir auch Kaffee haben. Dieser Kaffee wird zum Teil über solidarischen Handel, im konkreten Fall über Kaffee Libertad, verkauft und dann kommt dann zu uns. Oder er wird zum Beispiel auch über die GEPA, das ist ein großes deutsches Fairhandelsunternehmen, verkauft. Also da sehen wir viele Gemeinsamkeiten, weniger Gemeinsamkeiten oder eigentlich gar keine sehen wir zum Beispiel mit Discountern, weil da doch der Preis, der bei den Produzenten ankommt, sehr gering ist. Die Produzenten müssen für das Label auch bezahlen, nicht nur einmal am Anfang, sondern es muss jährlich eine Gebühr bezahlt werden. Es gibt noch verschiedene andere Kritikpunkte am fairen Handel im Supermarkt. Es ist vielen Kundinnen gar nicht bewusst, dass sie, wenn sie da zum Beispiel eine Schokolade kaufen, dass da gar nicht unbedingt fairer Kakao drin ist. Es ist einfach nur so, dass über einen Mengenausgleich das Unternehmen versichert, es habe entsprechende Mengen an fairem Kakao eingekauft. Es muss also nicht unbedingt da immer wirklich fairer Kakao drin sein. Und ich meine, wenn man ein Angebot eines Discounters wie Lidl sieht, das Bananen für Kilo 1,49 verkauft, wir wissen alle, was ein Kilo Äpfel kostet, ist es eigentlich klar, dass die Produzenten davon nicht gut leben können. Und was ja aktuell auch immer mehr passiert, ist, dass in diesem ganzen Bereich Zertifizierung, Fairtrade-Zertifikate, ja, sich das immer weiter noch so auch wieder marktlogiken ausdifferenziert, heißt Zertifikate treten in Konkurrenz zueinander. Ja, bedienen letztendlich einen gewissen Markt einfach von ich verkaufe hier ein Produkt, bei dem du ein gutes Gewissen haben kannst. Ja, und das Ding ist, es werden vielleicht in dem Geschäft 5 oder 10% der Produkte mit einem Fairtrade-Label verkauft, aber alles andere läuft so weiter und die Berichte über Kinderarbeit im Kakaosektor in Afrika sind trotz Initiativen seit 10 oder 15 Jahren nicht weniger geworden. Der Kakaopreis ist immer noch da, wo er ist, viel zu niedrig. Von daher ist das auch sozusagen, wir brauchen nicht mehr Fairtrade-Produkte im Supermarkt, wir brauchen ganz andere Handelsstrukturen. Das heißt, Fairtrade-Produkte im Supermarkt sind perfekt eingebettet worden in die kapitalistische Logik. Also ich will nicht ausschließen, dass die im Einzelfall oder auch in mehreren Fällen den Produzentinnen auch nützen. Aber sie nützen nicht in dem Maße, wie es erforderlich wäre, für eine wirklich gerechte Welt. Und einen weiteren Unterschied habt ihr auch eben angesprochen. Ihr habt das Beispiel der Zapatistas in Chiapas, Mexiko angesprochen oder die Arbeitskämpfe in Frankreich. Die Produkte, die ihr angesprochen habt, da stehen immer politische Kämpfe hinter von einer Dimension, die weit über das hinausgehen, nehme ich mal an, wie der Fairtrade Orangensaft vom Discounter um die Ecke. Ja, das lässt sich so bestätigen. Das Problem sind auch, ist, denke ich, auch, dass Produzenten global auch eingebunden sind in globale Märkte und auch in Preisschwankungen unterworfen sind, die es global gibt. Das ist halt sichergestellt werden muss oder zumindest halt, wie es bei solidarischen Handel ist, wie auch, dass Preise festgelegt werden, dass es Festpreise gibt, dass die Produzenten halt irgendwie auch kalkulieren können und Kaffeepflanzen etc. pp. Halt irgendwie auch im Vorfeld kaufen können und dass sie halt irgendwie auch ein Stück weit im Vorfeld schon abgesichert sind und nicht Schwankungen am Markt unterworfen sind. Und das Problem ist halt, dass auch Fairtrade halt immer noch Zwischenhändler dort sind, die halt von denen die Produzentinnen abhängig sind. Was im solidarischen Handel wegfällt, weil wir dort eher einen Direktvertrieb haben, wo halt Zwischenhändler, große Konzerne halt wegfallen in dem Moment. Genau, und auch ein Punkt bei vielen Zertifikaten dann auf jeden Fall ist nochmal die Wirkrichtung oder die Entscheidungsrichtung. Die Zertifikate werden gerade so bei Richtung so Fairtrade- und Supermarktzertifikaten in den Ländern der KonsumentInnen festgelegt. Danach haben sich dann die ProduzentInnen zu richten, wenn sie zu einem gewissen Aufpreis, also in den Ländern der Konsumentin wird ein Maßstab festgelegt, an den sich dann die Produzentin strikt zu halten haben, damit sie gewisse Zusatzzahlungen bekommen. Wenn sie dies nicht tun, kann es halt dazu führen, dass sie gewisse Gelder dann eben halt auch einfach nicht bekommen und entsprechend auf Kosten sitzen bleiben, was wiederum dazu führen kann, dass so eine Abwärtsspirale ja weiter dann auch angetrieben wird von Verschuldung und weitere Abhängigkeiten daraus resultieren. Und dem gegenüber steht eben dieser diese direkte Handelsbeziehung, wo gemeinschaftlich geguckt wird, wie gestalten wir das aus, was sind die Rahmenbedingungen des Ganzen. Ja, vielen Dank für eure ausführliche Erklärung. Wir hoffen, dass für unsere Zuhörenden damit ein besseres Verständnis davon haben, was und weshalb ihr den Infoladen führt. Auf eurer Webseite haben wir ein Zitat von Subkommandante Marcos von der EZL gefunden, die den zapistischen Aufstand der mexikanischen Bundesstadt Chiapas für die indigene Rechte und autonome Selbstverwaltung anführte. Das Zitat lautet: Es ist nicht notwendig, die Welt zu erobern, es reicht, sie neu zu schaffen. Durch uns heute. Mit dem Infoladen schafft ihr eine kleine Nische, eine kleine Vorstellung einer anderen Welt. Was habt ihr denn so für Utopien einer gerechteren Welt? Das ist eine schöne Frage. Also ein bisschen auch angelehnt an die Dinge, die wir machen, die Produkte ja auch, die wir verkaufen, fallen mir Punkte ein wie eine bedarfsgerechte Versorgung aller Menschen, was halt so Punkte beinhaltet, eine gesicherte Lebensmittelversorgung, eine gute Gesundheitsversorgung, ein sicherer Wohnort, dass Menschen Möglichkeit haben sollen, ihr Leben selber zu gestalten, eben ohne Sachzwänge, wie beispielsweise Lohnabhängigkeit, oder auch Zwänge, die aus zugeschriebenen Rollenerwartungen resultieren, dass Menschen die Möglichkeit haben, eben sich selbst zu entfalten und sich politisch in die Gesellschaft mit einzubringen. Also meine Utopie ist erstmal eine breite gesellschaftliche Bewegung, die sich überhaupt mit dem Thema Kolonialismus und seinen Folgen beschäftigt. Ich finde, da wir hier in Deutschland wohnen, sollten wir uns vorrangig auch mit dem deutschen Kolonialismus beschäftigen, nicht so sehr mit dem anderer europäischer Länder. In den letzten Jahren war ja zumindest in der kritischen Öffentlichkeit die Untaten des Deutschen Kaiserreichs in Namibia ein Thema. Ich meine jetzt den Massenmord an den Nama und Herero. Aber darüber hinaus gab es ja noch viele weitere Grausamkeiten des Kaiserreichs, zum Beispiel in Ostafrika. Das ist bisher wenig bekannt. Ich sehe es so, dass Kolonialismus bis heute nachwirkt, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, was heute ja Thema war beim Thema fairer Handel, sondern auch durch zum Beispiel willkürlich gezogene Grenzen zwischen Staaten, die heute noch bestehen und die auch heute noch zu Konflikten führen. Ich denke, wenn man sich mit dem Thema Kolonialismus beschäftigt, darf man jetzt nicht sozusagen, es soll ein Abschluss geschaffen werden, dann wird eine große Zahlung gemacht. Das kann nicht das Ziel sein. Es geht natürlich um gerechte Handelsbeziehungen, die wirklich dauerhaft und gerecht sind, aber das ist nicht alles. Ich finde, vor allem müsste überlegt werden, wie können die Schäden, die der Kolonialismus in den Ländern des Südens angerichtet hat, ausgeglichen werden. Das könnten dann zum Beispiel massive langfristige Transferzahlungen sein oder auch irgendwas anderes. Aber ich denke, es müsste überhaupt erstmal eine breite gesellschaftliche Diskussion in Gang kommen, die sich mit dem Thema beschäftigt und die überlegt, wie können wir das ausgleichen. Und ich würde mich direkt an den Zitat anschließen. Meine Perspektive wird da noch darüber hinausgehen, halt so über das, was du gerade gesagt hast. Mir geht es konkret darum, halt so die Verhältnisse umzuwälzen, in denen wir jetzt leben, halt Kapitalismus zu überwinden und stattdessen halt irgendwie eine solidarische Gesellschaft aufzubauen, in der halt alle Menschen politisch, sozial teilhaben können. Und finde ich die Unterstützung wichtig für die Zapatistas, aber auch halt für Rojava, Nordostsyrien, weil dort konkret halt Projekte aufgebaut werden, die halt über das Bestehen hinaus weisen halt. Ein Beispiel von Rojava halt, da wird es werden, egal welche Herkunft die Menschen haben, egal welche Religion sie angehören, egal welches Geschlecht sie haben, so, sie dürfen mitmachen innerhalb von lokaler Selbstverwaltung mit Delegierten, die halt gebunden sind an das, was die Basis sagt und halt radikal demokratisch halt, aber auch im Gegensatz zu dem, was hierzulande auch häufig diskutiert wird, Volksentscheide oder sowas halt. So, sowas würde ich zum Beispiel grundsätzlich ablehnen halt so, aber wofür ich einstehe, ist halt lokale Selbstverwaltung, die Möglichkeit zur Diskussion und dass halt alle Menschen eingebunden werden. Anderer Aspekt ist halt einfach eine Ökonomie, die halt irgendwie, in der es halt nicht um Wertverwertung geht, darum halt, und auch nicht um Konkurrenz, und auch nicht um Warenproduktion, sondern dass halt das produziert wird, was wirklich benötigt wird und dass halt wir alle Mitspracherecht haben und dass halt irgendwie die Ressourcen halt auch der Gesellschaft gehören und die Gesellschaft darüber verfügen kann. Ja, das sind doch schöne Vorstellungen von einer gerechteren, hoffentlich besseren Welt. Ich finde es daher toll, dass ihr so viel Energie und Zeit in den Infoladen investiert und damit eine kleine Basis schafft, um den solidarischen Handel weiter zu betreiben und auszubauen. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir euch noch einmal die Möglichkeit geben für ein Schlusswort. Kommt gern vorbei. Genau, kommt gern vorbei. Guckt euch an, was wir so haben. Nehmt die Produkte zum Anlass, euch über gesellschaftliche Ideen und eben die Projekte, die es ja einfach schon gibt, damit zu beschäftigen, euch zu überlegen, wie das mit euch im Zusammenhang steht und euch einfach an einem gesellschaftlichen Umbau auch beteiligt. Ja, kommt einfach vorbei. Wir haben seit letztem Sommer auch eine Rolli-Rampe, die bisher praktisch kaum benutzt wird, also einfach vorbeikommen. Ja, und zum Schluss würde ich gerne nochmal sagen, dass ich hoffe, dass irgendwann linke Zentren wie das Alhambra oder auch solidarischer Handel als Nischenphänomen überflüssig werden und wir mit unserem ehrenamtlichen Engagement und unserem Beitrag dazu leisten können. Also überflüssig im Sinne von nicht mehr notwendig. Und da würde ich ganz gerne noch irgendwie frei interpretiert Bertolt Brecht zitieren. Es ist das Einfache, das schwierig zu machen ist. Es ist gut für dich, informiere dich. Und zum Schluss noch würde ich nochmal darauf hinweisen, dass der Infoladen immer donnerstags von 18 bis 21 Uhr geöffnet ist. Wir machen aktuell Verkauf durchs Fenster, also Menschen müssen nicht den Laden betreten. Und unter Nicht-Pandemie-Bedingungen können Leute eigentlich theoretisch auch bei uns noch Zeitungen lesen und Bücher ausleihen, aber das ist momentan schwierig. Und unsere Internetseite ist infozentrum-oldenburg.de. Ja, das war's für diesen Monat und der mittlerweile 12. Folge des Maikäfer-Podcasts. Wir können nun auf ein Jahr unseres Projekts zurückblicken, in dem wir motiviert durch die Kontaktbeschränkungen und der Schwierigkeit, öffentliche Kundgebungen zu veranstalten, begonnen haben, verschiedenen Themen über das Medium Podcast eine Öffentlichkeit zu geben. Wir sind dabei mit unterschiedlichen Oldenburger Menschen und Gruppen ins Gespräch gekommen. Begonnen haben wir mit einem Zusammenschnitt von Redebeiträgen zum 1. Mai im vergangenen Jahr. Wir wollen jetzt daran anknüpfen, denn unabhängig davon, ob es dieses Jahr politische, autonome Demonstrationen und Kundgebungen zum 1. Mai geben wird, können wir mit dem Medium Podcast die Reichweite vergrößern und dabei Menschen die Gelegenheit geben, auch rückwirkend oder aus der Ferne zumindest zuzuhören. Unter dem Motto Wege aus der Pandemie in eine solidarische Gesellschaft wollen wir wieder Beiträge von linken Akteuren in Oldenburg sammeln und veröffentlichen. Es soll dabei nicht so sehr darum gehen, wie man die Pandemie stoppt, sondern vielmehr darum, wieder linke Ideen und Forderungen für radikale gesellschaftliche Veränderungen zu formulieren und in die allgemeine Diskussion einzubringen. In eine öffentliche Diskussion, die derzeit wieder weit davon entfernt ist, die gesellschaftlichen Missstände, die durch Corona noch verschärft wurden, zu thematisieren und Lösungen voranzubringen. Seid also gespannt und bis zum 1. Mai, euer Maikäfer-Podcast. Und zum Schluss hört ihr noch Inside von Lulu, einem Oldenburger Künstler. Seine Soundcloud-Seite ist in den Shownotes verlinkt. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.